ich mache mir Sorgen, wie es mit uns weitergeht. Wie wird der neue Morgen? Wir haben Armut gesehen. Und dem großen Bruder wird der Arsch gelegt. Und hör auf zu fragen, wer unter der Decke steckt. Es brennt die Wut, es kocht das Blut. Es brennt die Wut, es kocht das Blut. Komm, hol die Fahne raus, wir spielen SS und SA-Mann. Eine saubere Heimat und vor Augen ein Ziel. Haben wir sie umzingelt, sodass sie sich ergeben, stellen wir sie an die Wand. Komm, hol die Fahne raus, heil dem Vaterland. So wie ein Soldat im Feindesland komme ich mir langsam vor. Der Feind lauert schon überall, man wird ganz schnell abgeknallt. Für Deutschland bin ich bereit, dass es erwacht ist an der Zeit. Denn langsam haben wir die Schnauze voll. Komm, hol die Fahne raus, wir spielen SS und SA-Mann. Eine saubere Heimat und vor Augen ein Ziel. Beschissen ist der Staat, der über uns lacht. Wird es dir endlich klar? Sie sind immer noch da, das haben wir nicht verdient. Habt uns die Heimat versaut, mit Multikulti verbaut. Euch noch zu glauben ist schwer, ich hasse euch so sehr, ich gebe niemals auf. Grenzen zu und gut, Schluss aus und vorbei. Und hier kommt keiner mehr rein. Bei uns ist alles voller Gesinde, aber so soll es doch nicht sein. Grenz zu und gut, Schluss aus und vorbei, und hier kommt keiner mehr rein. Bei uns ist alles voller Gesinde, aber so soll es doch nicht sein. Beschissen ist das System, es muss untergehen. Unglück uns lenkt, Drogen und Jugendgangs, damit muss Schluss sein. Eins und zwei und drei und 33 Jahre, das war das goldene Jahr, ja, das soll das Bürger sein. Mit dem Herz für das Land, nationalem Bewusstsein, wird das Vierte Reich dann sein. Wir haben eine schöpferische Hochkultur, die fing schon vor 33 an. Doch wir haben Träume und Visionen, ein neuer Führer steht schon auf dem Plan. Wir müssen endlich raus aus der Krise und aus der Repression. Es lautet die Devise, stürzen wir das hier ins Thron. 33 Jahre, das war das goldene Jahr, ja, das soll das Bürger sein. Mit dem Herz für das Land, der nationalen Bewusstsein, wird das Vierte Reich. nicht anzeigen.